Hello, hello and hello. Hallo, hallo und hallo. So, because they carry the name of Jesus, weil sie also den Namen Jesu tragen, they had to represent Jesus well. Mussten sie Jesus gut repräsentieren. So, what was it that they had to do? Was mussten sie also tun? Look, he said, I urge you to live in unity. Schau, er sagte, ich fordere euch auf, in Einheit zu leben. To agree with one another. Und miteinander übereinzustimmen. Now look. Schau mal. When he told them to agree with one another, he did not tell them that they have no theological disagreement. Als er sie aufforderte, miteinander übereinzustimmen, sagte er ihnen nicht, dass sie keine theologischen Meinungsverschiedenheiten haben sollten. And I will show you this later. Das werde ich dir später noch zeigen. This, of course, people use this verse so many times. Natürlich wird dieser Vers sehr oft benutzt. Especially pastors and leaders. Vor allem von Pastoren und Leitern. They say, the Bible says, sie sagen, die Bibel sagt, that we all have to agree with one another, so you all have to agree with me. Dass wir alle miteinander übereinstimmen müssen, also müsst ihr alle mit mir übereinstimmen. No, that's not what Paul was saying. Nein, das ist nicht das, was Paulus sagt. Paul was not saying at all, listen, I'm the apostle, whatever I say, you have to agree with me. Paulus hat nicht gesagt, hört zu, ich bin der Apostel, was immer ich sage, ihr müsst mir zustimmen. And you will see in maybe later or tomorrow what he is really saying. Und du wirst vielleicht später oder morgen sehen, was er wirklich sagt. But when Paul is talking about unity, he talks about something very different. Wenn Paulus von Einheit spricht, redet er von etwas ganz anderem. Look what he says. Schau mal, was er sagt. He says, put to rest any division that attempts to tear you apart. Überwindet jede Spaltung, die versucht, euch zu zerreißen. Now, there is a huge, huge difference. Es ist ein gewaltiger Unterschied. If you disagree with somebody or if you allow things to tear you apart. Ob du mit jemandem nicht übereinstimmst oder ob du zulässt, dass Dinge dich auseinanderreißen. I can have a disagreement with Debbie. Ich kann eine Meinungsverschiedenheit mit Debbie haben. But that doesn't mean that there are things that are tearing us apart. Aber das heißt nicht, dass es Dinge gibt, die uns auseinanderreißen. Once you allow things to bring division and tear you into different directions. Wenn du zulässt, dass dich Dinge entzweien und in verschiedene Richtungen zerreißen, that's when you are not living the way that God wants you to live. Dann lebst du nicht so, wie Gott es möchte. So look. Also schau. Obviously that division was so strong that it didn't even want to be in unity or walking together anymore. Paulus sagt, dass ihre Spaltung so groß war, dass sie nicht einmal mehr in Einheit leben und zusammengehen wollten. Look, he says, be restored. Schau, er sagt, seid wiederhergestellt. What does it mean? Was bedeutet das? You can't be restored unless you first torn apart. Du kannst nicht wiederhergestellt werden, wenn du dich nicht vorher getrennt hast. Be restored as one united body living in perfect harmony. Seid wiederhergestellt als ein vereinter Leib, der in vollkommener Harmonie lebt. I really have to emphasize this. Ich muss das wirklich betonen. Paul is not saying that everybody agrees with the leaders. Paulus sagt nicht, dass alle mit den Leitern übereinstimmen sollen. Paul is saying you're not going to be torn apart and divided by things that don't even make sense. Paulus meint damit, lasst euch nicht durch Dinge auseinanderreißen und spalten, die keinen Sinn machen. Look. Schau. He said, I warn you or urge you for the sake of the name of Jesus. Er sagte, ich warne euch oder ermahne euch um des Namens Jesu willen. If Jesus becomes our source of unity, there will always be unity. Wenn Jesus unsere Quelle der Einheit ist, wird es immer Einheit geben. I don't have to agree with people at all to walk in unity with them. Ich muss mit den Menschen keineswegs übereinstimmen, um mit ihnen in Einheit zu leben. My spiritual son Matthäus. Mein geistlicher Sohn Matthäus. He's a great Bible teacher. Ist ein großartiger Bibellehrer. And I really, really like him a lot. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. We have a lot of good time together. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Ask me if we agree on everything. Wenn du mich fragst, ob wir in allen Dingen einer Meinung sind. No, we don't agree on everything theologically. Nein, wir sind nicht in allen theologischen Fragen einer Meinung. There are views that he has that I don't share. Es gibt Ansichten, die er vertritt, die ich nicht teile. In fact, at the School of the Prophetic and Supernatural, in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, many times I ask him to share his view, his understanding on something that I'm teaching. Bitte ich ihn sogar oft, seine Sichtweise und sein Verständnis von etwas, das ich lehre, mitzuteilen. And then he teaches things that are different to what I've just taught. Dann lehrt er Dinge, die anders sind als das, was ich gerade gelehrt habe. And I love that. Ich liebe das. Not only I give him permission, I ask him to do that. Ich gebe ihm nicht nur die Erlaubnis, ich bitte ihn sogar, das zu tun. Matthäus and me walk in perfect harmony and in perfect unity. Schau, Matthäus und ich gehen in perfekte Harmonie und in perfekte Einheit. And yet, that's not everything that we agree on. Und doch sind wir nicht immer einer Meinung. Because if the unity is in Jesus Christ, we will always have unity. Denn wenn die Einheit in Jesus Christus ist, werden wir immer Einheit haben. Because Jesus unites us, not what we believe. Denn Jesus eint uns und nicht das, was wir glauben. Because Paul is saying you live as one body and Jesus is the head. Denn Paulus sagt, ihr lebt als ein Leib und Jesus ist das Haupt. Very interesting that he said living as one body in perfect harmony. Sehr interessant, dass er sagt, lebt als ein Leib in vollkommener Harmonie. Are you ready for an important revelation? Bist du bereit für eine wichtige Offenbarung? Look. Schau. The body is not in harmony when every member does the same thing. Der Leib ist nicht in Harmonie, wenn jedes Glied das Gleiche tut. Not at all. Ganz und gar nicht. In fact, in chapter 12, Paul teaches that very strongly. In Kapitel 12 lehrt Paulus das sehr deutlich. How is the body in perfect unity? Wie kommt der Leib zur vollkommenen Einheit? When every member does what is the purpose of that member. Wenn jedes Glied das tut, was der Zweck des Gliedes ist. And when they all do it for the good of the whole body. Und wenn sie es alle zum Wohl des ganzen Leibes tun. That's true unity. Das ist wahre Einheit. When my mouth speaks. Wenn mein Mund spricht. My eyes see. Meine Augen sehen. My ears hear. Meine Ohren hören. My feet walk. Meine Füße gehen. And when they all do it for the good of their whole body, that's unity. Und sie alle zum Wohl des ganzen Leibes handeln, das ist Einheit. And that is exactly what Paul is talking about. Das ist genau das, wovon Paulus spricht. Look how he finishes. Schau mal, wie er abschließt. He says, form a consistent choreography among yourself. Er sagt, bildet eine einheitliche Choreografie miteinander. Having a common perspective with shared values. Indem ihr eine gemeinsame Perspektive mit gemeinsamen Werten habt. So what's the common perspective? Wie sieht die gemeinsame Perspektive aus? We all know that Jesus is the one who unites us. Wir alle wissen, dass Jesus derjenige ist, der uns eint. We all know that without him, every one of us is lost. Wir alle wissen, dass ohne ihn jeder einzelne von uns verloren ist. We know that without him, none of us has even an idea about the truth. Wir wissen, dass ohne ihn keiner von uns auch nur die geringste Ahnung von der Wahrheit hat. So what are our shared values? Was sind also unsere gemeinsamen Werte? Love. Die Liebe. If we walk in love, we will be in unity. Wenn wir in Liebe leben, werden wir uns einig sein. It's not so hard. Das ist gar nicht so schwer. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.